wenn manche Tage voller Last nur sind, ich keine Ruhe, keinen Frieden find. Kommst du und willst Zuflucht und Fels mir sein, machst durch dein Wort mir Herz und Seele rein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Wort zeigt mir den Weg zum Leben. Wer anders könnt mir das alles geben? Du allein, Herr, du allein, Herr, du und dein Wort. Wenn wir oft mutlos sind, die Angst uns hält, alles um uns herum zusammenfällt, kommst du und willst Zuflucht und Fels mir sein, machst durch dein Wort mir Herz und Seele rein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Wort zeigt mir den Weg zum Leben. Wer anders könnt mir das alles geben? Du allein, Herr, du allein, Herr, du und dein Wort.